Cumulonimbus. Ja, das, was ich jetzt bis jetzt gehört habe, also ich muss ja so sagen, ich spiele ja Dudelsack, hatte Unterricht ein Jahr lang, dann ist man meistens fertig mit Unterricht und bringt sich eigentlich nur noch selber bei Luftvolumen und sowas, Lungenvolumen, und mein Lehrer, der hat auch eine Mittelalterband, Ignis Fatu an der Stelle, und der kennt diese ganzen Leute, ganzen anderen Mittelalterbands. Cumulonimbus kennt er jetzt nicht persönlich, aber ich finde, die sind kleiner als Cumulonimbus vom Bekanntheitsgrad, aber meiner Meinung nach viel, viel besser. Also Cumulonimbus finde ich immer noch ein bisschen amateurhaft. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber was ich von denen gehört habe, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es ist wie manches andere auch Musik für bestimmte Stunden. Ja, mal. Also da finde ich auch die Streuner besser. Du brauchst eine bestimmte Vibration jetzt, um da reinzukommen. Oh, wie Butter the Bread with Butter, so auf dem dritten Versuch. Die sind ja aber sowas von geil, also da habe ich das Album zu Hause. Hammergeil, muss ich einfach nur sagen. Ich sag bloß eins, Pikachu und Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ja, habe ich beide gehört. Ich werde es mir auf jeden Fall mal reinhören, weil ich es echt interessant fand, was ich bisher gehört habe. Das ist halt ein bisschen Excrementory-Style. Du dürfst jetzt nicht normal das Metal-Gegrowle erwarten. Ja, da sind Pixwigs dabei. Ja, das Bild hingegen, was sie da auf summerbreeze.de ausgewählt haben. Also die Leute, das sind diese typischen Postcore, Hardcore, amerikanischen Fans, irgendwie so. Ich würde sagen, solche Spacken lassen wir nicht auf. Ja, also solche Backen. Emos, ja. Doch, solche Spacken gehen genau auf Wacken. Echt? Solche gehen auf Wacken? Mhm. Ich würde sie nicht reinlassen. Solche Leute würde ich nirgendwo reinlassen, selbst wenn sie auf die Toilette wollen. Mit Baggy Pants am besten noch irgendein lila T-Shirt von Bring Me the Horizon oder sowas. Ja, Porno-Brille auf, dieses schöne schräge Victory-Zeichen, was du immer auf Partybildern siehst, wo ich immer noch nicht kapiere, was daran cool sein oder originell sein soll. Ja, und dann noch so eine Strickmütze, ja. Ey gut, Strickmützen sind cool, aber... Muss ich mal schauen. Unvorbereitet, das nennt man vorbereitet, ne? Ja, guten Tag, mein Name ist Simon und ich habe heute früh verschlafen. Freiwillig. Ja, da wundere ich mich, warum die auf Summerbreeze kommen. Auch jeder andere, dem ich gesagt habe, dass die kommen. Ja, und ich finde scheiße. Bösen Onkels, ich mochte die schon nicht. Man weiß jetzt nicht, ob die jetzt... Es wird ja immer so behauptet, dass es Oi ist. Ja, gut. Manche sagen, es ist rechts, manche sagen, es ist einfach nur Oi, manche sagen, es ist links, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich find's scheiße. Ich mag sie nicht. Ich allein schon, dass sie mit Bösen Onkels in Verbindung und da unten sind sie aber mit Toten Hosen, das sind schon zwei Bands, die ich nicht mag, also mag ich Freiwild auch nicht aus dem Sinne. Sie sind ja cool, aber... Wirklich, ich kann die einfach nicht. Ja, aber... Und das Bild von denen, also von Freiwild, sieht auch schon so spackig aus. So. Das war's bis jetzt. Moment, das sind ja nur die Bands, die im Adventskalender da veröffentlicht wurden, ne? Stimmt. Wir haben ja auch noch die, es wurden ja auch schon ein paar vorher released. Das waren ein paar sehr geile Bands. Dark Funeral. Habe ich auf meinem ersten Sommerblüstag auch schon mal gesehen. Und zwar bin ich da extra für einen Tag reingefahren, um mir In Extremo anzuschauen. Hab davor auch noch Volbeat und Fintroll gesehen, fand ich beides sehr cool. In Extremo ging so. Und danach spielte Dark Funeral und ich war einfach nur entzückt, quasi. Ich fand die super. Zu viel Bands und zu wenig Zeit, ne? Neues, das nächste? Apokalyptisch in der Reihe. Hammergeil, auf jeden Fall. Da bin ich erste Reihe dabei. Absolutes Lieblingsact auf diesem Summer Breeze. Ja, du hast wirklich zu wenig Zeit für zu viele ich Bands. Weiß. Du wirst kaum Zeit haben, dich zu bekiffen und zu besaufen, weil du zu so viel Bands doch, hast. Doch, das geht schon. Damit musst du teilweise Leute einteilen, die für dich woanders mithören. Das werden wir sehen. Am Endeffekt läuft es drauf raus. Hey, wir gehen jetzt apokalyptisch rein. Also, es ist doch gerade so geil hier. Was ich noch toll finde, wenn kommt, was allerdings wahrscheinlich nicht kommen wird, wäre Dropkick Murphys, weil die nicht Metal... Ja, ich meine, das hört sich zwar so an, aber es ist an sich nicht... Ja, aber ich meine, Fiddler's Green kommt auch. Ja, okay, von daher, aber die wären halt richtig cool, also wer sie mal auf YouTube suchen will, Dropkick Murphys. Ja, also, Subway to Sally, ja guck nicht so, ich popel halt Nase. Das macht mir nichts aus. Subway to Sally hab ich nur Kleid aus Rosen bisher auf dem Rechner, ich hab mir aber auch nicht die Mühe gemacht, bisher irgendwas anderes ich hab von noch ein denen bisschen anzusehen. Was haben willst. Jo, wer kannst du mir noch drüber ziehen? Jo. werde ich mir auf jeden Fall, wie gesagt, anhören und danach entscheiden, ob ich hingehe oder nicht. Okay. Ja? Jetzt haben wir sogar doch ein richtiges Thema reingebracht, ne? Scheiße, ne? Scheiße, das hatten wir auch gar nicht vor. Machen wir Schluss. Oh, Schluss, ne? Ding, danke fürs Reinhören und... Gute Nacht. Ja, du solltest jetzt eigentlich reingehauen sagen. Ah, reingehauen, ne? Ja, Arschloch. Gute Nacht und gute Schlacht, ne?